Karl Griesbach, Wien 23, Taglieberstraße 11, Wohnung von Familie Griesbach. Karl Griesbach wurde am 25.07.1904 in Atzgersdorf geboren. Er wurde am 31.12.1942 wegen kommunistischer Betätigung festgenommen und am 7.05.1943 vom Reichskriegsgericht wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt. Karl Griesbach befand sich 1944 im Emslandlager Bürgermoor, Pappenburg, Deutschland, und kam dort vermutlich um. 1950 wurde er für tot erklärt. Seine Frau Juliane Griesbach wurden ebenfalls festgenommen und inhaftiert. Aus dem Tagesbericht der Gestapo Wien, Nummer 6, vom 19. bis 21.01.1943. Griesbach hat vom Jahre 1939 bis zu seiner am 10.02.1942 erfolgten Einrückung einkassierte Geldbeträge für die Kappe übernommen und aufbewahrt. Er stand mit Funktionären der KP-Organisation Wien-Meidling in Verbindung, hat an Besprechungen teilgenommen und auch in seiner Wohnung Appelle und Besprechungen abgehalten. Quelle: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, Gestapo-Opfer, politisch Verfolgte.